Labor für Entrepreneurship zu Gast, Frau Dr. Lehrmann. Lahmann. Lahmann mit westfälischem Dehnungs-E. Lahmann. Westfälisches Dehnungs-E kannte ich noch nicht. Das lernt man an der Universität auch nicht. Ich war ja in Bielefeld, das gehört, glaube ich, zu Westfalen, aber das habe ich nicht gelernt. Ja, also, das ist Ostwestfalen. Das ist nochmal was anderes. Ich habe mir ein bisschen Ihre Unterlagen angeguckt. Ideenfactory GmbH. Sie haben angefangen mit der Frage, da gibt es Social Media und alle reden davon und irgendwie scheint das ja auch groß erfolgreich zu sein. Wie kann ich das nutzen für mich, um mehr Traffic auf meiner Website zu bekommen? Das war so der Anfang. Und wie ging es dann weiter? Die größere Frage dahinter war noch, ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht schon zu alt bin für solche modernen Technologien. Klar, zu alt, viel zu alt. Weil ich einfach nicht verstanden habe, was soll denn das, dieses Twittern. Ja? Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann schaue ich es mir genauer an. Und dann habe ich das als erstes Thema mal genommen, um einen Vortrag draus zu machen. Da muss man sich ja damit ernsthaft beschäftigen. Wenn man promoviert ist, erwartet man das. Genau. Und dann ist es daraus entstanden, dass ich festgestellt habe, okay, dieses Microblocking, das ist ganz nett und das ist auch vielleicht ganz nett für die Jugend, aber um wirklich Traffic auf eine Seite zu ziehen, will ich Content, der sich auch ständig erneuert. Zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht, hatte ich eigentlich nicht beabsichtigt, mich selbstständig zu machen, obwohl das immer wieder geschlummert hat und mal ab und zu hochkam. Damals habe ich gedacht, naja, schreib doch einfach mal einen Blog, schreib doch mal über die Startup-Teams, die du so betreust, die du richtig spannend findest oder Innovationen, die aus Deutschland kommen, die auch sonst so niemand kennt. Und so hat es dann angefangen. So habe ich ein bisschen über Social Media geschrieben, ein bisschen über spannende Startups, die so an der Hochschule München zum Beispiel von uns betreut wurden. Und wie kam es dann, dass ich gegründet habe? Naja, irgendwann hat es mich dann doch gepackt, wo ich gedacht habe, du berätst die ganze Zeit junge Startups und das macht einfach Interesse, das selber zu probieren. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, für mich selber ist es ganz wichtig, auch mal erfahren zu haben, wie das wirklich ist. Also nicht nur theoretisch zu beraten, sondern wirklich zu wissen, was heißt denn das, irgendwie die Buchhaltung machen zu müssen. Ja? Man wird auch glaubwürdiger dadurch, ja, dass man selber das gemacht hat. Ja. Und dann war es Anfang 2011 soweit und Sie haben diese Ideenfactory gegründet. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich gehe davon aus, dass es zunächst im Moment noch als Beratungsunternehmen gelten würde, da ich etablierte, aber auch junge Unternehmungen unterstütze im Bereich Projekt- bzw. Produktentwicklung. Und da schaut man sich alles das an, was man im Bereich Entrepreneurship-Beratung halt sich anschaut. Man geht durch die Ideenfindung. Man holt die Leute dort ab, vielleicht muss man das Business-Modell nochmal neu gestalten. Und bei großen Unternehmen geht es halt auch sehr stark darum, dass man den Market Launch wirklich gut vorbereitet. Sie sagen in einem der Papiere, profitable Innovation auf den Markt bringen und die Welt ein bisschen besser machen. Das klingt so nach Idealismus. Ist das nur so nebenbei oder ist das ein Element, wo Sie sagen, ein Schuss Idealismus gehört immer dazu? Die Story dahinter ist eigentlich, es geht um die bei der besseren Welt, spricht man ja auch von diesem Thema Nachhaltigkeit, obwohl ich das Wort nicht mag, deshalb habe ich bessere Welt genommen. Mir geht es sehr stark um die ökologischen Aspekte, dass man diese in dem Thema mit verarbeitet, immer mit betrachtet. Zum Glück ist im Moment die Welt so weit, dass der Kunde das auch fordert. Insofern kommt mir das dann ganz gut zugute. Ja, und so Schuss Idealismus könnte ja sein, dass man sagt, das macht sympathisch. Oder ich will das auch. Ich will dieser konventionellen Ökonomie ein bisschen was entgegenstellen, die ja immer eher darauf aus ist, neue Bedürfnisse rauszukitzeln und so. Und dann wissen wir, das passt nicht zu nachhaltig. Eigentlich müssen wir ein bisschen runter mit uns, nicht ein bisschen, sondern ziemlich runter mit unserem Konsum. Und dann könnte es ja gut sein, wenn man Geschäftsmodelle hat, die einsparen. Ich arbeite in einem Coworking Space, quasi in einem Studio mit anderen, also die anderen sind Designer, ich bin halt kein Designer. Und wir haben da die Diskussion, genau diese Diskussion gehabt. Müssen wir eigentlich Schritte zurückgehen oder müssen wir, wenn wir wirklich eine Entbehrung haben, das mit was anderem ersetzen? Ja? Ja. Das heißt, ich kann nicht zu einem Unternehmen gehen und sagen, pass auf, du sollst jetzt dein Produkt so lange auf dem Markt halten, statt 2 Jahre bei einem Handy, vielleicht 10 oder 20 Jahre, dann wird mir das Unternehmen sagen, und wovon soll ich denn leben? Ja? Und da ist es wichtig, dem was entgegenzusetzen, zu schauen, okay, müssen wir vielleicht das Businessmodell ändern. Ne? Das heißt, mir geht es immer darum, jetzt nicht zu sagen, hey, wir müssen alle Öko werden, ja, und Entbehrungen fahren, sondern mir geht es darum zu schauen, okay, was wollen wir erreichen, was ist wirklich dringlich und wie können wir das erreichen, ohne dass wir völlige Entbehrungen erleiden müssen. Also den Verzicht sozusagen gangbarer zu machen. Ja. Der Professor Wiegand, immerhin Chef von der Metor, Riesenunternehmen, jetzt hat sich zurückgezogen, arbeitet wissenschaftlich, sagt, wir müssen ungefähr auf 15% unseres jetzigen Konsums zurück, wenn wir nicht gegen die Wand fahren wollen. Das bedeutet ja eigentlich radikal andere Geschäftsmodelle. Mhm. Und bevor das sozusagen zu einem Aufstand kommt und irgendwelchen Verwerfungen, sollte man ja gucken, ob man nicht als Entrepreneur auch was beitragen kann. Mhm. Ist das in der Szene schon ein Stück weit lebendig oder ist immer noch jetzt noch eine neue Applikation, noch was Neues, noch alle auf den Stuhl und dann auf die Leiter und dann noch eins höher? Also die Kollegen, mit denen ich diskutiere, die denken diese Denke auch mittlerweile. Aber wenn man dann konkret zu Unternehmen geht, die jetzt nicht viel Spielgeld für Innovationsmanagement-Projekte haben, die sie hinterher wieder in die Tonne treten, die sagen mir, pass auf, Barbara, wir würden ja gerne, aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Wir brauchen ja Ertragsmechanik, Vorhin haben die auch nicht das Kapital, wirklich lange herumzuspielen und zu gucken, was denn als Konzept hinterher rauskommt. Die wollen ein Konzept, das in 2 Monaten umsetzen und dann kommt der nächste Schritt. Ja. Ich sage immer, solange man an der Konzeptausarbeitung ist, läuft ja kein Geld, läuft ja keine Uhr gegen ein. In dem Moment, wo ich real gründe und am Markt bin und Rechnungen schreibe und so, dann läuft die Uhr gegen mich. Dann muss ich ein Break-Even kriegen, bevor mein eingesetztes oder geliehenes Kapital weg ist, sonst laufe ich in die Insolvenz. Und nicht wenige laufen ja in die Insolvenz, das ist ja nicht hergeholt. Also eigentlich hieße das doch möglichst lange im Kopf, allein oder mit anderen arbeiten, ohne dass es was kostet, vielleicht auch nebenberuflich zu seinem normalen Beruf. Nicht sagen, jetzt werde ich Gründer und muss mich finanzieren, sondern einfach das Alte weitermachen und das Neue so im Kopf vorbereiten. Und dann gründen, wenn man ein ausgereiftes Konzept hat. Das hört sich sehr plausibel an, aber ich denke, da muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Ich hätte wahrscheinlich noch ewig geplant. Mich musste man einfach mal ins kalte Wasser schubsen. Und dann merkt man auch, dass es auch ganz nett ist, in so einem kalten Wasser zu schwimmen. Also zum Beispiel das Rechnungsschreiben finde ich ganz toll. Ich habe nie eine Rechnung geschrieben, habe auch nicht vor, noch eine zu schreiben. Okay, die Menschen sind unterschiedlich. Ja. Muss jeder das. Das bringt mich genau zum nächsten Punkt, wie Sie ja auch hier Ihr Papier aufgebaut haben. Auf die Stärken bauen, nicht auf die Schwächen. Nicht die Schwächen versuchen zu kompensieren, in den Gründerkurs gehen und dann sich mit allen diesen Sachen da, was ja eine Menge ist, beschäftigen. Und dann sagen, was mache ich gerne, was fällt mir leicht? Und alles andere radikal delegieren. Ist das auch Ihre Position? Ich glaube, das ist ein Lernprozess. Am Anfang habe ich immer gedacht, naja, wenn ich Gründer bin, muss ich halt alles verstehen, lernen. So steht es auch in allen Lehrbüchern. Ja. Ja. Ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll, dass man sich mit sehr vielen Bereichen sehr gut auskennt. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, dass ich verstehe, was meine Buchhalterin macht. Ja, weil ich bin hinterher dran, wenn was schief geht. Aber ich muss es nicht machen, weil sie macht es aus Leidenschaft und ich quäl mich jedes Mal. Ja. Insofern finde ich es sehr wichtig, in alle Bereiche einfach mal reingeschaut zu haben. Aber man muss es dann nicht selber machen, sondern dann lernen, es zu delegieren und es auch delegieren zu dürfen. Ja, ich erzähle immer die Geschichte Teekampagne im Keller des Instituts, Regale oben. Eine Studentin dankenswerterweise guckt, was da oben mal in dem Karton liegt, und da waren Schecks für 10.000 Mark. Damals, 1986, und keiner hatte es gemerkt, ich auch nicht, keiner hatte es gemerkt, also katastrophales Rechnungswesen. Warum sind wir nicht pleite gegangen, immerhin 10.000 Mark, weil das Konzept so gut war, dass es solche Fehler wegstecken konnte. Wir waren ein Drittel so teuer wie die anderen, haben trotzdem gute Überschüsse gemacht. Das Konzept hatte einfach enorme Einsparungen, und dann haben wir solche Katastrophen überlebt. Ein normales Unternehmen wäre pleite gegangen, mit so einem einzigen Fehler. Ich kann eine ganze Serie aufzählen. Nur ein besonders eklatantes Beispiel. Also man kann auch sagen, ein sehr gutes Konzept hält viele anderen Fehler aus. Das ist wie im Zehnkampf. Wenn ich in einem Gebiet extraordinär gut bin, kann ich in den anderen ein bisschen schlechter sein und auch mal ein Feld wegstecken, wo ich ganz schlecht bin, wenn ich in einem extraordinär gut bin. Oder ich kann sagen, ich mache lieber keinen Zehnkampf und beschränke mich auf das. Also was ich sagen will, ist, es macht schon was her, wenn ich ein sehr gutes Konzept habe. Wenn ich ein guter Manager bin, kann ich sagen, ich mache eine Würstchenbude, null Innovation, aber ich manage die so gut, dass ich da Gewinn draus mache. Und das gibt es auch. Und dann mache ich eine Kette von Würstchenbuden und da kann man Millionär werden, keine Frage. Also es gibt vieles. Das Feld des Entrepreneurship ist sehr breit. Und dann bin ich wieder bei der Frage, was interessiert einen wirklich? Was will man wirklich? Man kann ja wählen. Oder würden Sie sagen, das ist mutig? Zu sagen, man kann wählen. Eigentlich bin ich doch so mehr in der Tretmühle. Also im Moment bin ich noch nicht in der Tretmühle. Die Erfahrung, die ich jetzt so über das letzte Jahr, jetzt letzte halbe Jahr gemacht habe, da habe ich festgestellt, je mehr, also ich bin ja so geschult worden, man macht einen Plan, Projektmanagement, ja, man macht einen Plan, man sucht sich eine Liste von Branchen raus, wo man reingehen will, man überlegt sich, wo ist man gut, wo ist man nicht gut und so weiter und so fort. Und dann stolpert man irgendwo und stellt irgendwie fest, oh, das Ding lässt du dauernd liegen und da passiert wieder nichts. Die Sachen, wo ich feststelle, das flutscht von selber, das scheint mir auch der richtige Weg zu sein. Denn ich habe immer gelernt, man müsste sich so einen genauen Plan machen, aber ich stelle einfach fest, die Sachen, wo ich wirklich ein gutes Gefühl habe und wo das einfach läuft, das ist dann auch der richtige Weg. Ja. So Stichwort ein gutes Gefühl oder im Kopf. Das heißt, der Intuition ist die bessere Entscheidung, ja. Aus der Intuition heraus. Bestätigen Sie auch. Ja. Also nach meiner Erfahrung ist es so. Ja. Weil Sie mehr Faktoren berücksichtigt als nur im Kopf. Anderes Thema, Sie sagen strikte Umsetzung der Konsumentenbedürfnisse. Da sage ich gegen, kann man machen, aber ist ein bisschen langweilig. Vielleicht sogar rückwärtsgewandt. Es gibt ja viele Untersuchungen, die sagen, Konsumenten sind eher konservativ. Die halten sich an das, was sie kennen. Führen bedeutet eigentlich was anderes. Führen bedeutet nicht, dass man abfragt, was die Konsumenten, übrigens auch in der Politik, was die wollen, sondern was notwendig ist und wie man Leute überzeugen kann. Warum nicht, statt diese Konsumentenbedürfnisse so strikt anzugucken, zu sagen, was brauchen wir wirklich? Zum Beispiel, wir brauchen eine ganz andere Ökologie, wir brauchen eine andere Ökonomie. Und jetzt muss ich sinnlich wahrnehmbare Alternativen bauen, damit die Leute diesen Weg auch gehen zu diesen 15% Konsum? Sie haben recht. Oft ist es so, dass der Kunde sehr, sehr eng schaut, konservativ ja. Schaut. Aber ich komme einfach aus einer Welt der ICT-Szene, der Elektronik und Informatik. Sie haben in solchen großen Konzernen gearbeitet, ja. Wo der Kunde, auch wenn es immer gesagt wird, sehr vernachlässigt wird. Ich kann Ihnen vielleicht mal kurz ein Beispiel bringen. Ja. Wir arbeiten im Moment an einer Studie, da wollen wir einen ökologischen Freerider-Rucksack entwickeln. Das ist eine Diplomarbeit und wir arbeiten beide wie wild dran und überlegen uns erstmal, was ist denn das überhaupt? Und jetzt haben wir vor ein paar Wochen haben wir uns überlegt, wieso kaufen Leute Freerider-Rucksack? Wissen Sie, was ein Freerider-Rucksack ist? Also, Freeriding heißt, hat man mich belehrt, wenn man neben der Piste Ski fährt. Ja, also ich fahre mit dem Lift hoch und dann stürze ich mich irgendeinen Abhang ab runter. Das ja? sind die von Lawinen und solchen genau, Sachen daher. Genau, die. Aber die sind super cool und ja. jeder möchte es eigentlich sein. Ja? Und jetzt haben wir mal... Sagt, der dann tickt und mich da... Ja. Also es geht gar nicht um die Sicherheit, sondern es geht darum, dass man einen funktionalen Rucksack braucht, der enorm cool ist. Also vom Design her total ansprechend. Ja? Und wir haben jetzt mal überlegt und untersucht, was ist denn das, was ist das für ein Typ, der so einen Rucksack kauft? Und sind ziemlich schnell drauf gekommen, nicht alle, die so einen Rucksack kaufen, stürzen sich hier runter. Ja? Sondern man sieht die Rucksäcke, was weiß ich. Und denkt, das ist ein Freeriter, das ist gut. Ja. Genau. Ich muss gar nicht mehr. Genau. Also normalerweise trifft man den Rucksack dann bei Aldi oder im Park oder so. Ja? Der ist halt, hat halt ein enormes Tragekomfort. Der lässt sich auch zum Shoppen ganz gut benutzen. Und ich habe aber, jetzt kommen wir auf den Kunden zurück, quasi das befriedigt, was der Kunde will. Ja? Okay. Er wäre gerne ein Freerider. Ja. Nächste Frage schließt sich an. Dieses Design Thinking ist ja im Moment in vieler Munde. Das heißt ja sehr stark den Kunden die Praxis angucken und nicht so von der Technologie her denken. Was ist da, ich finde, ja, sagen Sie erstmal, was macht Sie an diesem Design Thinking so interessiert? Für mich, also Hintergrund, ich komme ja überhaupt nicht aus der, ich bin von Haus aus, bin ich eigentlich Naturwissenschaftlerin und habe eigentlich mit dem ganzen Thema Business nichts am Hut gehabt. Habe Chemie in London studiert. Genau. Und habe dann Elektronik gemacht und IT und so weiter. Ja. Was war jetzt die Frage? Ach genau. Design Thinking. Genau. Und das Interessante war, als ich dann an die Hochschule kam, habe ich gelernt, das, was ich im Business quasi umgesetzt habe, wie die Theorie dazu heißt. Ja, und, ja das ja? hat man manchmal das Aha-Erlebnis. Ja. Und so war es beim Design Thinking auch. Mir erschien die Theorie sehr passend zu dem, was ich tue. Und da würde ich gleich sagen, eigentlich ist es doch klar, dass man hingucken muss vom Markt. Also Technologie ist eine Sache, aber wenn ich was verkaufen will, muss ich natürlich auf den Markt gucken. Den Fehler machen ja viele, dass sie von der Technologie ausgehen. Alle sagen Patente und Forschungsergebnisse umsetzen und sehen nicht, dass eigentlich der Markt entscheidet und nicht die Technologie. Ja. Ist eigentlich naheliegend. Wozu brauchen wir dann Design Thinking? Weil es ja keiner macht. Also ich weiß nicht, ich unterstelle das jetzt, ja. Aber man stellt einfach fest, dass wenn man mit großen Corporates spricht, dass sie immer noch eine Schwierigkeit haben, wirklich genau das dann auch zu tun. Und es ist einfach auch so, wenn ich außerhalb stehe, außerhalb eines Siemens zum Beispiel, kann ich viel offener sagen, hey, jetzt schaut euch doch mal erst nochmal einen Kunden an und jetzt fahrt doch mal mit dem Kunden im LKW mit und guck mal, wie der Kunde mit diesem Gerät umgeht. Oder um einfach mal wirklich die Kundenbedürfnisse auf den Punkt zu bringen. Oder ist es überhaupt dieser Kunde, den ihr betreut? Oder ist der Kunde vielleicht der Manager, der das Fleet-Management-System am Rechner betreut? Ja, also, dass man da einfach nochmal von außen den Advice geben kann, wo man vielleicht die ganze Zeit nicht hingeschaut hat. Ja. Ich kann das sagen, weil ich habe ja auch mal innerhalb von einem großen Corporate gearbeitet. Ja. Also den Kunden genau anschauen und versuchen, den zu verstehen. Nun gibt es ja eine Fachmarktforschung, das überall gelehrt wird. Und da sind dann, wenn ich das so in der Praxis sehe, Studenten mit Fragebögen, eher lustlos. Und manchmal schwindeln sie auch ein bisschen mit den Fragebögen, weil sie nicht überall hinwollen. Und dann wird das statistisch ausgewertet nach irgendwelchen Variablen, die ja auch immer ungenau sind. Einstellungen kann man auch nicht so genau messen sowas. Und dann kriegt das jemand in einem Unternehmen und zieht daraus Schlüsse und dann macht er eine Vorlage für den Vorstand und die entscheiden das dann. Es erinnert mich so ein bisschen an das Spiel, das wir als Kinder gemacht haben, Stille Post. Das ist dann äußerst witzig, was dann am Ende herauskommt, hat meistens mit dem vom Anfang nichts mehr zu tun. Aber das wird auf hohem Niveau gespielt und mit viel Geld dafür ausgegeben. Wäre es nicht sinnvoller, die Hausfrauen gleich zusammen zu tun und zu sagen, was wollt ihr und wir helfen euch, es umzusetzen oder noch besser, ihr setzt es selber um, als dieses merkwürdige stille Post zu machen. Aber das ist immer noch en vogue und da wird viel Geld ausgegeben. Es ist teuer, solche Verfahren. Machen Sie nicht. Sie versuchen sehr viel näher an den Kunden zu sein, ohne dieses klassische Fragebögen und also erstmal die. Es ist halt eigenartig, wenn man das erste Mal gemacht hat. Das habe ich damals schon, ich habe auch bei TomTom Navigationsgeräte entwickelt und sollte das auch für den Fleet Management Bereich machen. Und da haben wir uns damals schon überlegt, jetzt gehen wir doch einfach mal in die Straße und machen ein paar Fotos und gucken mal, wo so ein. So ein Laster quasi, also so ein Kleinlaster, das Navigationsgerät hinpackt. Ja? Und dann haben wir wirklich auch mehrere Wochen damit verbracht, diese Leute zu beobachten, in ihrem Verhalten zu beobachten, nicht zu befragen, also nicht den Manager zu befragen, sondern wirklich die Leute, die mit dem Gerät auch umgehen müssen. Und haben dann tatsächlich auch ganz andere Kriterien rausgekriegt, die man da auch umsetzen konnte. Also selber nicht nur befragen, sondern selber in die Praxis gehen, erleben, am besten das Ding, erleben, den Rucksack selber tragen und sich unterstützen. Ja. Ja. Noch so ein Stichwort hier in Ihrem Papier, Trendscouting, sind wir wieder bei der Frage Zukunft. Ich dachte immer, die Universität oder Bildungsinstitutionen seien die Orte, wo Zukunft gedacht wird, und zwar in einer Weise, dass man die Leute befähigt, diese Zukunft auch umzusetzen. Habe ich eine naive Vorstellung, die aber eigentlich immer in den Vorworten von irgendwelchen pädagogischen Büchern steht und ja auch rechtfertigt, warum man für Bildung so viel ausgibt. Nun wissen wir alle, Bildung dann in der Praxis mit Curriculum und Lerninhalten und nach vorne gucken und so, ist was ganz anderes. Wie gehen Sie mit Zukunft um? Trendscouting heißt ja ein bisschen, ich schicke Leute los und die gucken, was so schick ist oder was so die hübscheren oder reicheren jungen Damen anhaben. Ist das die Zukunft oder? Also zum Thema Zukunftseinschätzung, ich denke, das ist bei vielen Unternehmen oder den meisten Unternehmen sehr wichtig und sie sind immer sehr daran interessiert, dass sie wirklich Informationen darüber bekommen. Und dann holen sie sich Berater. Jein, ich finde es dort sehr wichtig, wirklich auch universitätsnah zu arbeiten. Und die Universitäten wissen das, was Zukunft ist? Ich habe nur das Gefühl, die sind ganz besonders zurück. Nee, aber wenn wir das Ganze statistisch belegen müssen, dann sind die dort wesentlich besser als ich. Ja. Ja? Wenn es darum geht, qualitativ mal einzuschätzen, wo geht es denn hin, dann können wir mit unseren Mitteln sicherlich mindestens genauso gut arbeiten. Aber es ist manchmal auch wichtig, dann den nächsten Schritt zu gehen, zu gucken, okay, qualitativ haben wir das jetzt mal eingeschätzt, ist es denn auch quantitativ so, ja? Ja, also Trendscouting, ich weiß gar nicht, was der englische Gegenbegriff wäre, also Trends in Gang bringen, zum Beispiel solche ökologischen Trends, statt zu gucken, was die Leute, was man glaubt, erkennen zu können, bei Love Parade oder solchen Sachen, wo so ein bisschen originelleres Volk war. Gibt es sowas wie selber Trends überlegen und als Automobilunternehmen fände ich, wäre man gut beraten, wenn man sagt, das irgendwie ist doch, wird immer deutlicher, Automobil war eine Fehlentwicklung, kann so auf Dauer nicht weitergehen, auch nicht mit Elektroautos. Was machen wir denn dann? Das ist in der Tat eine ganz, ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Also die Frage ist nicht schwierig, sondern das Thema in Gang zu bringen innerhalb der Automobilbranche. Denn ich arbeite mit Kollegen aus der Automobilbranche zusammen. Sie müssen hier nicht. Doch, ich werde dir anfangen. Ich werde mal anfangen. Situation ist einfach, dass ganz viel getan wird. Also diese Unternehmen stecken ganz viel Geld, ganz viel Ressourcen in so Zukunftsthemen, Mobilitätskonzepte und so weiter. Ich werde jetzt keine großen Namen nennen, aber es sind die großen, ja. Aber das, was dann hinterher umgesetzt ist, ist dann eher eine politische Lösung. Ja? Insofern weiß ich nicht, ob es überhaupt möglich ist, von außen dort Dinge zu bewirken. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man eine Alternative. Ja. Also ein ganz einfaches Thema. Man weiß, Automobile so im Schnitt werden mit 1,3 Personen gefahren. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, dicke Dinger und 4-5 Sitzplätze und teuer und ökologisch problematisch. Wie kriege ich jetzt mehr als ein, also wenn ich schon mal eher konservativ denke und sage, ich stelle nicht das Automobil in Frage, aber ich finde die Auslastung schlecht, Wie kriege ich jetzt von 1,3 auf 2,6 zum Beispiel? Wäre immer noch nicht die Revolution, immer noch was frei, aber immerhin so ein Auto schon mal zur Hälfte besetzt ungefähr. Höre ich aber nicht. Also ich kenne zwei Studenten in der Altensteinstraße 44 in unserem Gründerhaus, die machen so ein Konzept, versuchen das. So eine Art Nimm mit, wie man dann über Handy andere ruft, die in der Gegend sind und so. Warum machen das nicht die Großen? Also das ist doch ein naheliegendes Thema. Das würde sogar das Automobil ein Stück retten oder zumindest länger sozusagen am Leben erhalten, wenn man diese Belegung erhöht. Das ist ja nicht aus der Welt, das ist auch nicht böse und grün und öko und industriefeindlich, sondern schlicht ein bisschen mehr Effizienz. Woran liegt das, dass solche Themen, also sagen Sie, oder wird das heftig diskutiert und gibt es Vorschläge? Also aus meinem Umfeld kriege ich ganz, ganz, ganz, ganz viele Projekte zu diesem Thema und die meisten verlaufen irgendwie im Sande. Also in München gibt es mehrere Projekte, die in der Richtung arbeiten, ob das nun studentische Projekte sind oder Leute, die sich wirklich auch schon als Unternehmen etabliert haben. Aber meistens scheitern sie an irgendwelchen politischen Themen. Also es scheint politischen Themen? Also es ging zum Beispiel um ein Projekt, man muss ja nicht nur Leute mitnehmen, sondern es ging darum zu sagen, okay, ich muss ja nicht eigentlich muss ich mein eigenes Auto vor der Tür parken, sondern ich könnte mir auch mein Auto teilen mit dem Rest der Leute, die ihre Autos vor der Tür parken. Ja. Und da gibt es ja schon etablierte Unternehmen, sicherlich auch in Berlin. Carsharing, sowas. Carsharing-Geschichten. Ja. Und aus diesem, diese Carsharing-Themen sind oft in den 80ern entstanden, das heißt, passt aber eigentlich nicht aus mehr den großen Unternehmen, die sind entstanden aus Initiativen und Wohngemeinschaften und sowas. Ja. Genau, aber das ist ja das Interessante, deshalb sage ich, glaube eher, dass von der Opposition quasi eine größere Chance besteht, dem was entgegenzusetzen, weil wenn ich einfach sage, ich kaufe mir halt kein Auto und stelle es vor die Tür, sondern benutze Carsharing, dann wird sich auch was ändern. Wie soll es weitergehen in der Ideenfactory? Was sind so die nächsten Projekte oder was würden Sie sich wünschen? Ein spontanes Projekt, was ich vor 2 Wochen auf dem Fahrrad entwickelt habe, ist diese Ideenfactory Times, eine Blogzeitschrift. Da geht es darum, ich habe ja vor einem Jahr quasi Jubiläum meinen Blog eröffnet und habe mir gedacht, okay, irgendwas müsst ihr jetzt machen. Jetzt hast du es ein ganzes Jahr durchgehalten und fleißig geschrieben und eigentlich kriegt die Welt, ja, ein paar kriegen es mit, aber die Welt kriegt es nicht mit. Jetzt muss man sich ja überlegen, als Ideenfactory muss man sich ja mit einer Hochglanzbroschüre normalerweise irgendwo vorstellen. Ja, die bringt man dann mit zum Kunden und gibt sie ab. Ich finde es immer ganz nett, was anderes mitzubringen. Insofern hat es auch so ein bisschen mehr so diesen Graffiti-Stil, weil Graffiti finde ich auch mal ganz nett und sieht ein bisschen chaotisch aus. Aber die Inhalte sind, glaube ich, schon sehr interessant. Das heißt, ich stelle mich hier drin vor und werde demnächst damit auf Kunden zugehen. Das ist deshalb ein interessantes Konzept, weil ich dort auch ein paar Dinge ausprobieren kann, wie man quasi dieses Thema Nachhaltigkeit mal anders gestalten kann. Also wenn ich diese Zeitung verkaufen werde, müssen wir schauen, ob das funktioniert, geht es darum, 50 Cent von den 2,50 an, wir sind im Moment im Jahr des Waldes, dort zu spenden. Und hier sind immer noch so Lücken. Und da kann man selber Und da kann man quasi sein Company-Banner reinbringen. Und normalerweise kriegt man ja für Werbung Geld. Und ich habe mir überlegt, naja, dann spendet es doch einfach an Oro Verde. Die schützen oder versuchen, den Regenwald zu schützen. Insofern versuche ich ein bisschen andere Konzepte auch innerhalb meiner PR-Kampagne. Und das ist Print oder auf der Website drauf? Das soll Print sein, echt. Nö. Weil das Interessante ist immer, man ist ja eigentlich virtuell unterwegs, aber man muss einfach den Bezug zur realen Welt immer mal wieder herstellen. Ja. Noch eine letzte Frage. Hier haben wir viele potenzielle Gründer, arbeiten an ihren Konzepten. Welche Empfehlung aus Ihrer doch langjährigen Beschäftigung damit würden Sie uns geben? Welche Empfehlung? Eine Sache, die ich gleich am ersten Tag meiner Entscheidung gelernt habe, ist, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, wann sieht es? Oder in einem anderen, er war es, glaube ich. Genau, Timothy Ferris. das, was man lernen muss, ist, dass Quark, es war der Kawasaki, der sagt es. Den Leuten, denen man am meisten vertraut, die können einem am meisten schaden, wenn man gründet. Weil denen traut man, also vertraut man am meisten. Und wenn sie mir jetzt sagen, irgendwie, das Konzept ist total daneben, ja, würde ich irgendwie ganz anders machen, oder vergiss es einfach, du bist kein Gründer, dann wird mir das echt zu puzzeln geben. Ja? Und so war es ganz am Anfang, erster Tag, eine vertrauenswerte Person hat mal so richtig zugelangt und ich dachte, wow. Nee, man muss einfach lernen, dass man sich ganz schnell wieder aufrappelt. Ja? Also das passiert dauernd, ja? Also das passiert vielleicht einmal pro Tag. Und man wird halt immer schneller, um wirklich an seine eigene Idee zu glauben. Und das ist eine Sache, die man lernen muss und wo man auch einfach irgendwann sagen muss, selbst wenn es ein Coach ist von ihm, ja, nee, ist nicht. Wir machen es so, weil wir beschlossen haben, das machen wir so. Ja. Jeder ist anders, jeder genau. kann seinen eigenen Weg gehen. Ja. Und dieses Aushalten von negativen Meinungen, also T-Kampagne kann ich auch eine Geschichte von erzählen, aber da, laufend, ich war der Einzige, der daran geglaubt hat, muss man aushalten. Man kriegt eigentlich als Gründer, vor allem wenn man innovativ ist und vor allem wenn das Konzept besonders neu ist und dann sind lauter so Konservative, die sagen, es kann nie gut gehen, also muss man aushalten. Ja. Muss man aushalten, ganz wichtiger Rat. Ja. Ja, wir haben nachher noch Zeit, in den Pausen mit ihr zu sprechen und die Zeitung anzugucken. Vielen Dank an Frau Dr. Lahrmann. Vielleicht noch, also so richtig westfälisch sehen Sie nicht aus. Nicht? Nicht so richtig. Ich war ja mal an der Universität Bielefeld. Was ist so Ihr Hintergrund? Also mittlerweile bin ich Bayer. mein Hintergrund ist, also ich fühle mich westfälisch. Und wenn Sie meine Haarpracht zum Beispiel, ja, das haben wir schon gesagt, ansprechen, die kommt aus Nigeria. Oder 50% davon. Und sonst bin ich ganz blau. Und das Interkulturelle ist doch auch eine Chance, ein bisschen besser hinzusehen oder ein bisschen mehr zu erkennen, als wenn man nur in Bayern in der Kleinstadt wie ich groß geworden ist. Das habe ich mir auch schon überlegt, ob es vielleicht einfacher ist, wenn man sowieso an vielen so Stellen angeglotzt wird, auch mal was anderes zu wagen. Das kann schon sein, ist aber trotzdem anstrengend. Gut, das war ein gutes Schlusswort. Ganz großen Dank an Sie und ein bisschen hinterher noch fortsetzen mit ihr.